Plötzlich zuckte Rasumichin zusammen. Etwas Sonderbares ging spürbar zwischen ihnen vor. Eine Art Idee sprang über, wie eine Ahnung. Etwas Schauerliches, Grässliches. Plötzlich von beiden gedacht, von beiden verstanden. Rasumichin wurde bleich wie ein Toter. »Verstehst du jetzt?« sagte Raskolnikow plötzlich mit schmerzverzogenem Gesicht. »Kehr zurück. Geh zu ihnen«, fügte er hastig hinzu, drehte sich schnell um und verließ das Haus. Ich will nicht beschreiben, was an diesem Abend bei Pulcheria Alexandrowna geschah, wie Rasumichin zu ihnen zurückkehrte, wie er sie zu beruhigen suchte, wie er schwor, dass man Rodja von seiner Krankheit sich erholen lassen müsse, wie er schwor, dass Rodja unbedingt wiederkommen werde, jeden Tag herkommen werde, dass er nervlich sehr zerrüttet sei, dass man ihn nicht reizen dürfe, wie er, Rasumichin, auf ihn aufpassen werde, ihm einen guten Arzt, den besten, verschaffen, ein ganzes Konsilium zusammenrufen werde. Mit einem Wort, an diesem Abend wurde Rasumichin für sie zum Sohn und zum Bruder. Raskolnikow ging geradewegs zu jenem Haus am Kanal, wo Sonja wohnte. Es war ein dreistöckiges, altes Haus und grün angestrichen. Er suchte den Hausmeister, fand ihn schließlich und erhielt von ihm die ungefähre Auskunft, wo der Schneider Kapernaumow wohnte. In einer Ecke auf dem Hof fand er dann einen Eingang zu einer schmalen, dunklen Treppe. Er stieg zum dritten Stock hinauf und kam auf eine Galerie, die das Haus auf der Hofseite umgab. Während er in der Dunkelheit ratlos suchte, wo der Eingang zu Kapernaumow sein könne, öffnete sich plötzlich, kaum drei Schritte weit von ihm, eine Tür. Er griff mechanisch nach ihr. »Wer ist da?« fragte eine weibliche Stimme ängstlich. »Ich bin es. Komme zu Ihnen«, antwortete Raskolnikow und betrat ein winziges Vorzimmer. Hier brannte auf einem durchgesessenen Stuhl ein Licht in einem kupfernen Leuchter. »Sie sind es? Oh Gott!« rief Sonja mit schwacher Stimme und blieb wie versteinert stehen. »Wo geht es in Ihr Zimmer? Hier?« Und Raskolnikow ging, bemüht, sie nicht anzusehen, schnell an ihr vorüber in ihr Zimmer.